Kasimir. Sauf, damit du etwas wirst. Was soll ich denn schon werden? Vielleicht gar ein Kommerzienrat? So gründ doch eine neue Partei und werd Finanzminister. Wer den Schaden hat, hat auch den Spott. Wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen. Jetzt bin ich ein Kraftwagenführer. Ich habe den Führerschein A3 und den Führerschein B3. Sei nur froh, dass du deine Braut nicht mehr hast. Diese arrogante Person. Das Fräulein sind halt deine Büroangestellte. Na, das ist noch kein Entschuldigungsgrund. Überhaupt sind alle Weiber minderwertige Subjekte. Gusch. Anwesende natürlich ausgenommen. Sie verkaufen ihre Seele und verraten in diesem speziellen Falle mich wegen einer Achterbahn. Wenn ich ein Mann wäre, dann täte ich keine Frau anrühren. Ich vertrage schon den Geruch nicht von einer Frau. Besonders im Winter. Ich schieß den Hirsch im wilden Horst, im dunklen Alpersee. Die Hörner auf der Klippe Horst, die Ente auf dem See. Ein Mann, der Schutz gewähren kann, denn meine Büchse knallt. Dennoch habe ich, harter Mann, die Liebe schon gespürt. Du liest dein Himmelslicht und macht deine Hütte zu einem Goldpalast. Und sie höret nimmer auf, solange du nämlich nicht arbeitslos wirst. Da habe ich jetzt noch ein Kapital von rund 4 Mark. Aber heute saufe ich mich an und dann hänge ich mich auf. Und morgen werden die Leute sagen, es hat einmal einen armen Kasimir gegeben. Einen Dreck werden die Leute sagen. Da sterben ja täglich Tausende. Und sind schon vergessen, bevor dass sie sterben. Ja, vielleicht, dass, wenn du ein politischer Toter wärst, nachher tätst noch mit einem Pomp begraben werden. Aber schon morgen vergessen, vergessen. Ja, man ist ziemlich allein. Prost! Trink, trink, Brüderlein, trink, lassen die Sorgen zu Haus. Trink, trink, Brüderlein, trink, lassen die Sorgen zu Haus. Einen Kummer und einen Scherz, dann ist das Leben ein Scherz. Einen Kummer und einen Schmerz, dann ist das Leben ein Scherz. So. Eigentlich sollte ich jetzt zur Caroline nach Hause gehen und ihr alle Kleider aus ihrem Kleiderschrank herausreißen und zerreißen, bis die Fetzen fliegen. Jetzt werde ich aber ganz ekelhaft. Wo geht denn der dahin? Wenn er nicht hineinfällt, kommt er wieder heraus. Ich habe nämlich direkt Angst. Ah, der tut sich doch nichts an. Aber ich glaube es nicht, dass der eine robuste Natur ist. Der ist mehr empfindsam. Du hast ja eine scharfe Beobachtungsgabe. Du, Franz. Hä? Lass ihn doch laufen, bitte. Wen? Den Kasimir. Puh, wieso laufen lassen? Na, der passt doch nicht zu uns. Das habe ich jetzt direkt im Gefühl. Beeinflusse ihn nicht, bitte. Und warum nicht? Weil das ist ja auch nichts, was wir da treiben. Ah. Seit wann denn? Geh, tu doch deine Finger aus meinem Bier. Du hast eine scharfe Beobachtungsgabe. So tu doch die Finger da raus. Nein, das kühlt mich so angenehm. Mein heißes Blut. Tu die Finger da raus. Na, na, na, du. Trink, Brüderlein, trink. Praktikanten. Wir drei Hübschen haben uns gerade soeben vor der Toilette kennengelernt. Merkel, du kannst mir das Phänomen erklären, warum das die Damenwelt immer zu zweit verschwindet? Pfui! Hier gibt es kein Pfui, Fräulein. Wir sind alles nur Menschen. Besonders heute. Stimmt das jetzt, dass dieser Herr einen Kompressor besitzt? Natürlich hat er einen Kompressor. Und was für einen. Der und einen Kompressor? Also wenn der Kasimir sagt, dass er einen Kompressor hat, dann hat er aber auch einen Kompressor. Merkt ihr das, du Missgeburt? Na, sei doch schon still. Du bist ein anständiges Wesen. Du gefällst mir. Hast so schöne weiche Haare und einen glatten Teint. Ich möchte gern was zum Trinken. Na da, sauf. Da ist ja kein Tropfen mehr drin. Bier her! So, aber gleich zahlen bitte, ja? Zahlen bitte, zahlen bitte. Beste. Herrgott, Sackel Zement, habe ich dir nicht schon das ganze Geld weg? Ja, ich dann ohne Geld kann was. Und so etwas möchte ein Kompressor haben? Ich habe dir ja gleich gesagt, dass so etwas im besten Fall ein Fahrrad hat auf Abzahlung. Komm, geht grüß her. Grüß dich Gott, Herr Kompressor. Ja, dann schleicht's euch. Zahlen bitte. Ohne Geld bist heute der letzte Hund. Kasimir, der Philosoph? Wenn man nur wüsst, was das man für eine Partei wählen soll. Kasimir, der Politiker. Leck mich doch, du am Arsch, Herr Merkel. Schau mich an. Es gibt überhaupt keine politische Partei, bei der ich noch nicht dabei war. Aber überall markieren die anständigen Leute den blöden Hund. In einer derartigen Weltsituation muss man es eben derartig machen, wie zum Beispiel ein gewisser Merkel Franz. Na? Und wie? Einfach. Zum Beispiel habe ich mich in letzter Zeit spezialisiert auf einen gewissen Paragraphen. Also mit Paragraphen soll man sich nicht einlassen. Na, du Rindvieh, da, schau, ein 10-Mark-Schein. Nein, so private Aktionen haben wenig Sinn. Da drüben sitzt die Caroline. Wo? Sie hat dich erblickt. Aber sie geht nicht mehr her. Fräulein Caroline, du musst keineswegs hergehen, weil es heute jetzt ganz aus ist mit unseren Beziehungen, auch mit den menschlichen. Du kannst ja nichts dafür. Dafür kann ja nur meine Arbeitslosigkeit etwas. Und das ist nur logisch, du Schlampen, du Elendiger. Aber wenn ich jetzt dem Merkel Franz folgen täte, dann wärst aber nur du dran schuld. Weil ich jetzt innerlich leer bin. Du hast in mir drinnen gewohnt und bist aber seit heute ausgezogen aus mir. Ja, jetzt stehe ich da wie das Rohr im Winde und kann mich nirgends anhalten. Also? Leer gebrannt ist die Stätte. Kasimir, zum letzten Mal. Wem nicht zu raten ist, dem ist nicht zu helfen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das liegt in deiner Hand. Das weiß ich jetzt noch nicht. So lass ihn doch, wenn er nicht mag. Halt's Maul. Oh, das Bier mitten ins Gesicht, du Saukerl, du. Da bleibst, sonst kommt deine Watschen hinterher.